die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute das alte Haus. Meine Klientin hieß Hosang und sie war Immobilienmaklerin. Da die Preise für Wohneigentum in den vergangenen Jahren explodiert waren, überlegte ich mir, meinen üblichen Tarif zu verdoppeln. Doch die Frau hatte sich vorab erkundigt, was sie mir auch unmissverständlich zu verstehen gab. 2000 Franken pro Tag? Da habe ich mich wohl verhört. Vergangene Woche rief meine Assistentin bei Ihnen an und da verlangten Sie noch die Hälfte. Genauso wie der Immobilienmarkt bin auch ich manchmal ein wenig überhitzt. Sie sollten mehr Sport treiben. Das hilft auch gegen Augenringe. Die Augenringe sind bloß Tarnung. Ich bin ausgeschlafen und könnte Bäume ausreißen. Doch die Stadt hat mir das verboten, da sonst der Baumbestand rückläufig wird. Arbeiten Sie allein? Ein Maloney ersetzt die ganze Polizei. Ohne Assistentin wäre ich total aufgeschmissen. Wie machen Sie das bloß? Ich nehme so wenig Aufträge wie möglich an. Das ist aber keine gute Geschäftsidee. Tatsächlich nehme ich so gut wie alle Aufträge an, aber das bleibt unter uns. Ich bin auch froh um jeden Auftrag. Die Konkurrenz ist riesig und an die wirklich guten Objekte komme ich nicht ran. Wir sollten uns zusammentun und gemeinsam unter meinem Schreibtisch über die Ungerechtigkeit der Welt jammern. Hab ich mich jetzt verhört oder war das tatsächlich eine plumpe Anmache? Das war nur ein Vorschlag. Ein lausiger. Sowas zieht bei mir nicht. Soll ich einen neuen Anlauf nehmen? Nicht, wenn Sie für mich arbeiten wollen. Also gut, gut. Sie verkaufen Häuser. Soll ich für Sie die bisherigen Mieter vergraulen? Es geht um ein Objekt, für das ich seit Monaten einen Käufer suche. Ich dachte, in der Stadt kann man heute selbst ein Klohäuschen für 1 Million verkaufen. Nicht, wenn es darin spukt. Ein Haus, in dem es spukt? Nicht wirklich. Ich glaube, dass jemand den Verkauf sabotiert. Jedes Mal, wenn ich einen Besichtigungstermin habe, geschieht etwas. Einmal lag ein toter Fisch in der Badewanne. Einmal warf jemand eine Scheibe ein. Trotzdem sollte sich jemand finden lassen. Das Haus ist in einem erbärmlichen Zustand. Man müsste es total renovieren. Eigentlich müsste man es abreißen. Aber die Besitzerin ist eine alte Frau, die in einem Altersheim lebt. Ihre Bedingung ist, dass das Haus in den nächsten 20 Jahren nicht abgerissen wird. Deshalb gibt es nur wenig Interessenten. Wer könnte denn ein Interesse daran haben, dass das Haus nicht verkauft wird? Keine Ahnung. Die Frau hat keine Kinder. Sie braucht das Geld, weil ihre Ersparnisse aufgebraucht sind. Wann haben Sie den nächsten Besichtigungstermin? Heute Nachmittag. Der Kunde sucht ein einfaches Haus, das er selber instand stellen kann. Sie könnten als zweiter Interessent vor Ort sein. Falls der Kunde das Objekt kauft, würde ich Ihnen ein Tageshonorar bezahlen. Falls nicht und wieder etwas geschieht, sollten Sie den Störenfried ausfindig machen. Es klang nach einem leichten Auftrag. Ich stärkte mich mit 2 Tassen Kaffee und einem Sandwich, aus dem eine saure Salatsauce auf meine Hose tropfte. Nachdem ich mich umgezogen hatte, fuhr ich zu dem alten Haus. Der andere Interessent wartete bereits auf die Maklerin. Ich kenne mich mit Statik aus. Dieses Haus ist einsturzgefährdet. Sehen Sie die Risse in der Fassade? Zudem ist der Boden hier extrem feucht. Da bilden sich Schimmel und Fäulnis. Sie sollten dieses Haus auf keinen Fall kaufen. Warum nicht? Ich suche nach einer lukrativen Anlage. Man hat mir gesagt, dass man heutzutage selbst Bruchbuden mit hohem Gewinn weiterverkaufen kann. Haben Sie den Verkaufsbeschrieb nicht gelesen? Nein. Dieses Haus darf 20 Jahre lang nicht abgerissen werden. Ich habe auch nicht vor, es abzureißen. Sie sollten das Haus mir überlassen. Ich werde es in den nächsten Jahren sanft renovieren. Sie wollen alles alleine machen? Ja, trauen Sie mir das nicht zu? Sie werden zweifellos über sich hinauswachsen. Machen Sie sich über meine Größe lustig? Wo denken Sie hin? Ist auch besser so. Mit mir ist nämlich nicht zu spaßen. Das glaube ich Ihnen sofort. Ich sehe vielleicht nicht so kräftig aus, aber in mir steckt die Energie eines Bären. Wir sollten Frau Hosang anrufen. Nicht bevor das zwischen uns geklärt ist. Es gibt zwischen uns nichts zu klären. Doch. Sie verzichten auf das Haus und überlassen es mir. Machen Sie das mit allen Konkurrenten so? Was für Konkurrenten? Kommen noch andere Leute zur Besichtigung? Die anderen sind bereits Kommen noch an? Haus angeblich spukt. Sie glauben an Gespenster. Genauso sehen sie aus. Ich machte einen Schritt auf ihn zu. Seine Nase reichte gerade mal auf meine Brusthöhe, doch er wich keinen Zentimeter zurück. Ehe die Situation eskalieren konnte, wurde er, durch den Wagen meiner Klientin, abgelenkt. Wenig später standen wir zu dritt im Flur des Hauses, das innen noch erbärmlicher aussah. Die herausgerissenen Leitungen müssten so oder so ersetzt werden. Auch die Heizkörper sind nicht mehr zeitgemäß. Aber für einen guten Handwerker sollte das kein Problem sein. Das sehe ich auch so. Dieses Haus ist wie gemacht für jemanden wie mich. In meinem Büro fällt die Heizung regelmäßig aus. Heizungen werden überbewertet. Man kann doch auch mal im Mantel einen Whisky trinken. Ein kleines Problem sind die Wasserleitungen. Sie sind teilweise verrostet. So etwas stählt das Immunsystem. Kann alles repariert werden. Ich nehme das Haus. Wie? Sie haben doch noch gar nicht alles gesehen. Wir sollten uns vielleicht auch in den oberen Stockwerken umsehen. Ein Zimmer darf leider nicht betreten werden, weil der Boden durchgefault ist. Kein Problem, ich nehme das Haus. Trotzdem sollten Sie sich alles ansehen. Auch das Dach. Es müsste zuerst saniert werden, da einige Löcher nur provisorisch abgedeckt wurden. Das ist überhaupt kein Problem. Das Buch Dachdecker für Dummies habe ich bereits bestellt. In meinem Bücherregal steht das Buch Hausbesitzer in 3 Tagen. Vielleicht sollte ich übermorgen nochmal vorbeischauen. Ich denke, es ist im Interesse der Verkäuferin, dass das Objekt an einen handwerklich begabten Menschen verkauft wird. Die Verkäuferin legt vor allem Wert darauf, dass sie bis zu ihrem Ableben einmal jährlich zu Kaffee und Kuchen eingeladen wird. Na, davon stand aber nichts im Inserat. Tja, die Dame ist ein wenig eigen. Wir gehen jetzt mal nach oben. Bitte beachten Sie, dass einige Stufen morsch sind. Auch das Geländer sollte nicht zu stark belastet werden. Wir gingen bedächtig nach oben. Ein kühler Wind blies durch die Bruchbude, obwohl alle Fenster geschlossen waren. Meine Klientin drehte immer wieder den Kopf und lauschte. Offenbar war es ihr nicht geheuer, dass sich der Hausgeist noch nicht bemerkbar gemacht hatte. 3 Zimmer und ein Bad. 2 Zimmer können betreten werden. Im Bad gibt es einen Wasserschaden. Es ist nicht klar, wie lange der Boden noch trägt. Das ist kein Problem. Mir gefällt das Haus. Ich kaufe es. Ich biete der Verkäuferin sogar an, 2-mal jährlich zu Kaffee und Kuchen vorbeizukommen. Da können Sie nicht mithalten, oder? Ich werde dafür Frau Hosang unter meinen Schreibtisch einladen. Im Badezimmer sind einige Kacheln abgefallen. Das darf doch nicht wahr sein. Wenigstens ist es diesmal keine Schlange. Sie kennen den Mann? Was ist mit ihm? Ist er tot? Ach, das macht nichts. Ich kaufe das Haus trotzdem. Wir müssen etwas tun. Vielleicht die Polizei rufen? Meloni wird sich darum kümmern. Ja, ist das der Hauswart? Nein, das bin ich. Sie kennen sich mit Leichen aus? Nur mit solchen, die gewaltsam ums Leben kamen. Der Mann ist doch nicht etwa ermordet worden? Der Mann ist nicht tot. Tatsächlich, er atmet. Aber was macht er in meinem Haus? Noch ist das Haus nicht verkauft. Hey, haut ab! Ich will meine Ruhe haben. Sie sollten umgehend mein Haus verlassen. Also dein Haus? Verpiss dich! Ich war zuerst da. Ja? Was? Nein. Okay, ja. Sie kommunizieren in einer seltsamen Sprache. Tot. Ermordet. Ich fasse es nicht. Der Mann ist nicht tot. Das sehen Sie doch. Geben Sie mir den Kaufvertrag. Ich unterschreibe sofort. Das geht jetzt nicht. Na, warum nicht? Die Hausbesitzerin ist ermordet worden. Der Kaufinteressierte starrte meine Klientin mit weit geöffneten Augen an, während sie eher hilflos zu mir blickte. Der Mann in der Badewanne gab einen Grunzlaut von sich und versuchte sich zu drehen. Minuten später war der Mann in der Badewanne bei vollem Bewusstsein. Meine Klientin war noch immer unfähig, sich zu regen, während der Mann, der das Haus unbedingt kaufen wollte, konsterniert auf den Boden starrte. Was ist los? Was wollt ihr hier? Das ist mein Haus. Haut ab, Gesindel, Elendes! Sie sollten den Mund halten. Ich wünsche keine Menschen wie Sie in meinem Haus. Dieses Haus gehört Ihnen nicht. Sagen Sie doch mal etwas, Frau Hosang. Es geht doch nicht, dass dieses Haus durch solche Individuen heimgesucht wird. Ich gebe dir gleich ein in die Fresse, genau, Arschloch. Oh, dafür könnte ich Sie anzeigen. Ruhe jetzt! Frau Gattiker ist ermordet worden. Wir sollten jetzt nicht in Ihrem Haus herumschreien. Na, was geschieht denn jetzt mit dem Haus? Das weiß ich nicht. Nichts geschieht mit dem Haus. Schon seit Jahren. Sie leben schon seit Jahren hier? Nicht immer. Hat nie jemand gestört. Aber es hat Sie gestört, dass sich plötzlich andere Leute das Haus ansahen. Ja, ja, haben ein bisschen Radau gemacht, nicht schlimm. Die sollen andere Häuser kaufen. Für uns Obdachlose gibt es bald keine Häuser mehr. Na, was ist denn jetzt? Lassen Sie mich doch einfach unterschreiben. Der Frau kann es doch egal sein, ob ihr Haus vor oder nach ihrem Tod verkauft wurde. Nein, das geht nicht. Das ist gegen meinen Berufsethos. Immobilienmakler haben doch keinen Ethos. Genauso wenig wie Anwälte, Politiker und Schönheitschirurgen. Da täuschen Sie sich. Ich bin eine ehrliche Haut. Na, ich hau jetzt ab. Kann dieses Geschwafel nicht mehr hören. Die Leute sollten alle mal den Mund halten. Immerhin wissen wir jetzt, wer den Verkauf des Hauses sabotiert hat. Brauchen Sie eine Quittung oder genügt es, wenn ich den Tausender nehme und Danke sage? Sie beide können sicherlich bezeugen, dass Herr Maloney nichts zur Aufklärung beigetragen hat. Hä? Was soll ich zeugen? Ich bezeuge alles, wenn ich das Haus kriege. Ich dachte, Sie hätten einen Berufsethos. Und ob ich den habe? Dazu gehört auch, dass ich das Geld nicht aus dem Fenster schmeiße. Geld ist eine ansteckende Krankheit. Ha, das trifft wohl eher auf Sie zu. Hey, mit mir nicht, claro. Wir fahren jetzt ins Altersheim und dort werden Sie den Mord an Frau Gattiker aufklären. Könnten Sie nicht wenigstens eine Reservation machen? Ich habe 20.000 in bar dabei. Hoppla, wo hast denn die versteckt? Hey, her damit, das ist ja wie Lotto. Er schaute lächelnd auf den Mann und rieb sich die Hände. Offenbar war er in diesem Moment angesteckt worden. Ich verließ zusammen mit meiner Klientin das Haus und stieg in ihren Wagen. Als wir wegfuhren, sah ich, wie der Kaufinteressierte wegrannte und der Obdachlose erstaunlich flink hinter ihm her war. Was für eine schreckliche Ironie. Ausgerechnet jetzt, wo ich einen Käufer gefunden habe, wird Frau Gattiker umgebracht. Hat Frau Gattiker ein Testament hinterlassen? Keine Ahnung. Ich bin nur ihre Maklerin, nicht ihr Beistand. Wie alt wurde die Frau? 93 Jahre alt. Und sie war geistig noch voll da? Allerdings. Sie hat körperlich abgebaut und wäre vermutlich noch in diesem Jahr zu einem Pflegefall geworden. Aber im Kopf war alles noch klar. Wie sind Sie zu dem Auftrag gekommen? Sie hat mich angerufen. Ha. Offenbar hatte sie zuvor ein Dutzend andere Makler kontaktiert, aber keiner war bereit, auf ihre Forderungen einzugehen. Eine Bruchbude, die man nicht abreißen darf, und einmal jährlich der Besuch der alten Dame. Herr Klaus hat das nicht gestört. Ehrlich gesagt halte ich Herrn Klaus für ziemlich gestört. Das ist mir egal, solange die Kunden solvent genug sind. Sie denken immer nur an das eine. Ohne Abschluss keine Provision. Und ohne Provision kein Einkommen. Sie sind doch auch Freiberufler. Sie sollten das verstehen. Wie hoch ist die Provision, wenn ich den Mörder von Frau Gattiger überführe? Ich fühle mich irgendwie verpflichtet, den Mord aufzuklären. Ich biete Ihnen ein zusätzliches Tageshonorar. Das müsste Ansporn genug sein. Was soll unsereins auf ein solches Angebot antworten? Immerhin roch meine Klientin gut und ihre Kurven waren auch nicht ohne. Als wir vor dem Altersheim ankamen, standen noch immer Polizeiwagen herum. Ich befürchtete das Schlimmste und wenig später stand es mir leibhaftig gegenüber. Na, Maloney, schauen Sie sich Ihr künftiges Zuhause an. Ein Altersheim kann ich mir nicht leisten. Wenn es soweit ist, werde ich nach Timbuktu auswandern und von meinen Erinnerungen leben. Ist Frau Gattiker noch da? Sind Sie Pflegerin? Oder werden Sie von Philipp Maloney für andere Dienste bezahlt? Umgekehrt. Maloney pflegt Sie? Nein, aber er arbeitet für mich. Dann erwarten Sie nicht zu viel. Die meisten seiner Klienten sind froh, wenn sie einen Fall lebend überstehen. Was genau ist mit Frau Gattiger geschehen? Das geht Sie nichts an, Maloney. Aber mich. Sind Sie mit dem Mordopfer verwandt? Nein, aber ich habe für Frau Gattiger gearbeitet. Dieser Fall ist so gut wie gelöst. Frau Gattiger wurde erschlagen. In ihrem Zimmer. Sie hat den Täter oder die Täterin gekannt und mit ihm oder ihr einen Tee getrunken. Frau Gattiker hatte fast nie Besuch, das hat sie mir gesagt. Dann hat sie dich die ganze Wahrheit gesagt. Von einem Nichtbesuch ist noch niemand erschlagen worden. Kann ich mir den Tatort ansehen? Nicht heute, Maloney. Und auch nicht morgen. Aber sobald das Zimmer freigegeben worden ist, dürfen Sie sich um einen Altersheimplatz bewerben. Möchten Sie zusammen mit der jungen Dame einziehen? Ich weiß allerdings nicht, ob junge Damen oder Haustiere erlaubt sind. Das ist eine Unverschämtheit. Ich will Sie sehen. Jetzt. Wenn es unbedingt sein muss. Aber nur Sie und nicht Maloney. Er kann unseren Leuten von der Spurensicherung die Tür auf und zu machen. Meine Klientin ging an ihm vorbei. Er blieb stehen und grinste. Da ich keine Lust auf die Fortsetzung der Konversation hatte, drehte ich mich um und ging in den Empfangsraum. Dort traf ich auf eine junge Frau, die einen Dienstplan studierte. Weshalb müssen die Leute immer gleichzeitig krank werden? Daran sind die Viren schuld. Sie springen von Mensch zu Mensch, bis allen die Nase läuft. Sind Sie zu Besuch hier? Ich wollte zu Frau Gattiger. Das war ein Schock. Ich meine, es ist nicht ungewöhnlich, dass wir jemand tot im Zimmer auffinden. Aber hier wurde noch nie jemand ermordet. Haben Sie Frau Gattiger gefunden? Ja. Wahrscheinlich ist sie schon am späten Vormittag getötet worden. Haben Sie gesehen, wer bei ihr war? Es gibt hier keine Überwachung. Und ich kümmere mich um die Besucher nur, wenn sie am Empfang vorbeischauen. Wer hat Frau Gattiger in den vergangenen Tagen besucht? Es gibt ab und zu Besucher, die dies im Rahmen einer freiwilligen Arbeit tun. Aber regelmäßigen Besuch hatte sie nicht. Manchmal hat sie sich darüber beklagt. Allerdings hat vor 2 Tagen ein Mann nach ihr gefragt. Hat sich der Mann namentlich vorgestellt? Kann sein, aber ich erinnere mich an keinen Namen. Mir ist einzig aufgefallen, dass der Mann kleiner war als ich. Das kommt nicht so oft vor. Hat er sich für Frau Gattigers Haus interessiert? Keine Ahnung. Er hat nach ihrem Zimmer gefragt. Er hat einen Blumenstrauß dabei und so einen komischen Dialekt gesprochen. Als sie mir weitere Details über den Besucher verriet, verdichtete sich mein Verdacht zu einer Gewissheit. Niemand anders als Herr Klaus hatte Frau Gattiger vor 2 Tagen einen Besuch abgestattet. 2 Tage vor ihrem Tod und 2 Tage bevor der Mann einen Besichtigungstermin ihres Hauses hatte. Meine Klientin gab mir die Adresse von Herrn Klaus. Ich rief ihn an und er war bereit, sich mit mir in einem Einkaufszentrum zu treffen. Er sah müde aus und machte mir Vorhaltungen. Sie hätten mir gleich sagen können, dass Sie für Frau Hosang arbeiten. Bis gestern gab es keinen Kaufinteressenten. Weshalb wollen Sie die Bruchbude unbedingt kaufen? Weil ich es meiner Frau versprochen habe. Sie haben Ihrer Frau versprochen, das Haus von Frau Gattiker zu kaufen. Irgendein Haus in der Stadt. Ach. Ich konnte doch nicht ahnen, dass die Preise derart explodieren würden. Seit 7 Jahren spare ich. Ich habe 3 verschiedene Jobs. Ich tue alles. Aber die Immobilien werden fast wöchentlich teurer. Das ist ein Wahnsinn. Dann war das Haus von Frau Gattiger Ihre letzte Rettung? Ja und nein. Ich glaube, meine Frau wäre entsetzt, wenn sie den Zustand des Hauses sehen würde. Aber ich könnte mir 2 bis 3 Jahre Zeit lassen und es renovieren. Ich habe meiner Frau versprochen, spätestens in 10 Jahren ein Haus zu kaufen. Sie könnten sich alternativ auch nach einer anderen Frau umsehen. Ich liebe meine Frau und ich möchte ihr jeden Wunsch erfüllen. Zuerst das Haus, danach 2 Kinder. Waren Sie gestern bei Frau Gattiger? Nein, vorgestern. Ich wollte Sie davon überzeugen, mir das Haus zu verkaufen. Sie aber sagte, dass ich mich an die Maklerin wenden soll. Ich sagte ihr, dass ich das bereits getan hätte, aber lieber direkt mit der Besitzerin handelseinig geworden wäre. Sie hatte kein Gehör dafür. Sie wurden wütend und besuchten sie noch einmal. Es gab einen Streit und sie schlugen zu. Das ist doch Blödsinn. Nach Frau Gattigers Tod wird das Haus vermutlich versteigert. Genau. Die Lage ist top. Es wird abgerissen und 3 der 4 Eigentumswohnungen erstellt. Da könnte ich nicht mithalten. Ich hatte ein Interesse daran, dass Frau Gattiger am Leben bleibt. Und ich habe ein Alibi. Frau Gattiger wurde vermutlich schon am Vormittag erschlagen. Da habe ich gearbeitet, außerhalb der Stadt. Dafür habe ich Zeugen. Es ist himmeltraurig. Meine Frau wird mich verlassen. Sie könnten die Kinder vorziehen, dann wären sie beide beschäftigt. Meine Frau hat klare Prioritäten. Und meine Priorität ist meine Frau. Ich liebe sie. Das sagten Sie bereits. Ja, weil es stimmt. Jetzt muss ich weitermachen. Ich bitte Sie, meiner Frau nichts zu sagen. Sie ahnt nicht, wie nahe ich an einem Haus dran war. Und jetzt geht die Suche wieder los. Unter einer Million findet man nichts mehr. Das ist deprimierend. Da ich schon mal in einem Einkaufstempel war, aß ich in einem Restaurant einen Teller mit einem zähen Stück Fleisch, das in einer faden Soße schwamm. Die Pommes waren dafür versalzen, genauso wie der Preis. Als ich im Altersheim anrief, stellte ich erstaunt fest, dass Frau Stadler immer noch Dienst hatte. Ich fuhr zu ihr. Ich habe in der Stadt keine Wohnung gefunden, deshalb wohne ich vorübergehend hier. In einer Alterswohnung? Vorübergehend. Die Polizei hat am Nachmittag alle Bewohner befragt. Aber ich glaube nicht, dass sie einen brauchbaren Hinweis erhalten haben. Haben die alten Menschen Wertgegenstände in ihren Zimmern? Das kommt schon ab und zu vor. Auch wenn wir sie darauf aufmerksam machen, dass man vorsichtig sein sollte. Gibt es Diebstähle? Jetzt, wo Sie es sagen, fällt mir ein, dass sich Frau Gattiker vor ein paar Wochen darüber beklagt hat, dass an der Wand nur noch 4 statt 5 Bilder hingen. Sie glaubte, dass jemand ein Bild gestohlen hat. Ja. Allerdings muss man berücksichtigen, dass alte Menschen manchmal Mühe haben, sich zu erinnern. Es kann durchaus sein, dass jemand etwas verschenkt und Monate später danach fragt. Sind die Bilder wertvoll? Das kann ich nicht einschätzen. Was geschieht mit Frau Gattigers Hinterlassenschaft? Das gesamte Inventar wird in einem Lagerraum aufbewahrt. Danach wird festgestellt, ob es Erben gibt und wenn nicht, wird es versteigert. Kann ich mir Ihr Zimmer ansehen? Das geht leider nicht. Es wurde von der Polizei noch nicht freigegeben. Kann ich Ihr Zimmer sehen? Mein Zimmer? Weshalb? Ich finde die Vorstellung einer jungen Frau in einem Altersheim durchaus ansprechend. Ich finde die Vorstellung, wie Sie vor 20 Jahren aussahen, auch ansprechend. Melden Sie mir ein Foto. Bei genauerer Betrachtung fand ich die junge Dame nicht mehr ganz so ansprechend. Im Polizeipräsidium traf ich wenig später auf einen müden Beamten, der in einem Berg aus Papieren blätterte. Üble Sache, Maloney. Der Drucker hat irgendetwas falsch verstanden und einen kurzen Text auf über 200 Seiten verteilt. Das ist eine enorme Verschwendung. Aber sobald ich den Text gelesen habe, wird das Papier erneut in den Drucker gelegt. Sie sollten sich dazulegen. Einen ausgedruckten Polizisten kann man mit dem Altpapier entsorgen. Das ist praktisch. Während Sie Sprüche klopfen, lösen wir komplizierte Mordfälle, Maloney. Ach, Sie haben den Mord an Frau Gattiker aufgeklärt. So gut wie. Am Tatort wurde ein Inhalationsspray gefunden. Das ist in einem Altersheim nicht ungewöhnlich. Frau Gattiger benutzte keinen solchen Spray. Der Täter ist Asthmatiker. Asthmatiker. Haben Sie schon einen Aufruf an einen Asthmatiker gemacht, sich freiwillig zu stellen? Wir suchen im Umfeld des Opfers. Gleich morgen früh. Dann ist es wieder mal an mir, den Nachtdienst zu übernehmen. Überlassen Sie das uns, Maloney. Frau Gattiger hat übrigens ein Testament hinterlassen. Wer erbt das alte Haus? Benedikt von Unspunnen. Ist der Asthmatiker. Benedikt von Unspunnen ist ein Hund. Sie hat das Haus einem Hund vererbt. Einem Tierheim, Maloney. Benedikt von Unspunnen ist im Testament namentlich erwähnt. Er findet seit 5 Jahren keinen neuen Besitzer, weil er 60 Kilo wiegt und die Angewohnheit hat, Menschen vor Freude anzuspringen. Das wird Herrn Klaus gar nicht freuen. Klaus ist eine Nervensäge. Er ruft 3-mal täglich bei uns an und fragt, wann das Haus von Frau Gattiker versteigert wird. Morgen früh werde ich ihm mitteilen, dass er sich an Benedikt von Unspunnen wenden soll. Ich wendete mich ebenfalls und verließ das Polizeipräsidium. Wenig später sah mich Frau Stadler misstrauisch an, als ich vor ihrer Tür stand. Keine Chance, Maloney. Ich bin zu müde und Sie sind nicht mein Typ. Das macht gar nichts, gar nichts. Ich suche nach einem Asthma-Spray. Die sind im Medikamentenschrank. Haben Sie Atemnot? Nur wenn ich Sie anschaue. Schon gut, meinetwegen müssen Sie hier nicht den Gockel markieren. Ich markiere gar nichts, ich suche nach einem Mörder. Sie brauchen den Asthma-Spray, um einen Mörder zu überführen? Gibt es eine Person, die Asthma hat und die Frau Gattiker ab und zu besucht hat? Die gibt es tatsächlich. Ah. Herr Zimmermann, ein freiwilliger Helfer. Er besuchte Frau Gattiker einmal im Monat und ging mit ihr spazieren. Sie war froh über die Abwechslung. Auch noch, nachdem sie sich beschwerte, dass ihr ein Bild gestohlen wurde. Sie glauben, dass es einen Zusammenhang gibt? Mir hat sie nicht gesagt, dass sie Herr Zimmermann verdächtigt, aber... Frau Gattiker hatte einen starken Willen. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie ihn darauf angesprochen hat. 10 Minuten später hatte ich die Adresse. Zimmermann lebte in einer zweistöckigen Wohnung, die so groß war, dass man darin das ganze Altersheim hätte unterbringen können. Er weigerte sich anfänglich, mir zu öffnen. Als ich mit der Polizei drohte, ließ er mich ein. Hat man den Spray gefunden? Sie waren so dämlich, ihn am Tatort liegen zu lassen. Ich habe ihn abgestellt und danach vergessen. Sie haben sich mit Frau Gattiger gestritten. Ich habe eine Dummheit begangen. Sie haben mir ein Bild gestohlen. Ich dachte, dass es nicht auffallen würde. Sie sehen aber nicht aus wie jemand, der Geldsorgen hat. Diese Wohnung kann ich mir eigentlich nicht leisten. Ich bin hochverschuldet, weil ich mit Rohstoffen spekuliert habe. War das Bild wertvoll? 4.000 Franken habe ich gekriegt. Das ist nicht schlecht, wenn einem der Lohn gepfändet wird. In 2 Wochen gibt es eine Zwangsräumung. Sie wollten Frau Gattiger ein weiteres Bild stehlen. Ja, sie hat es gemerkt, als ich gehen wollte. Ich habe ihr gesagt, dass sie kein Theater machen soll. Sie aber begann rumzuschreien. Ich wollte sie nicht töten. Ich wollte nur weg und meine Ruhe haben. Die nächsten Jahre werden Sie ganz ruhig in einer Zelle verbringen. Abwarten. Ich habe einen Plan. Sie wollen mir doch nicht in die Quere kommen. Sie sollten das Messer wegstecken. Und Sie sollten mir Ihr Handy geben und sich ganz ruhig ins Badezimmer begeben. Er schloss mich ein. Am nächsten Morgen erschien die Polizei und verhaftete mich. Ich verbrachte einige Stunden in einer Zelle, bis man mir endlich glaubte, dass ich nicht der gesuchte Herr Zimmermann war. Dieser wurde eine Woche später in der Nähe von Mailand verhaftet. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Das alte Haus.